2050. Leben ohne Öl. Das Fritz-Hörspiel. Ich war im Begriff, in das Energieparadies Island auszuwandern. Doch meine Reise stand unter keinem guten Stern. Der Biodiesel-Pkw, der mich zu meinem Schiff bringen sollte, wurde mitten in Brandenburg geklaut. Und mein Begleiter, Siegfried Lachner, der sich mir als hochdekorierter Spezialpolizist für Überlandtransporte vorgestellt hatte, war in Wirklichkeit ein Hochstapler ohne jede Peilung. Hallo? Ist da jemand? Guten Abend. Guten Abend. Polizei. Haben Sie ein Fahrzeug? Wir brauchen Ihren Wagen. Ein Fahrzeug brauchen Sie? Naja, kein Problem. Ich habe ein Wasserstoffvehikel, ein Biodiesel und einen Traktor, der mit bleifreiem Super ganz ordentlich was hermacht. Das ist doch toll. Es war mitten in der Nacht und wir standen vor der Haustür eines abgelegenen Hofes kurz vor Berlin. Ein alter Mann, so um die 70, grinste uns an. Ja, bitte bedienen Sie sich. Ja. Für unsere Regierung ist mir nicht zu schade. Sie müssen die Kisten bloß noch voll tanken. Hören Sie zu, das wird ernsthafte Konsequenzen haben. Sie müssen uns helfen. Ich brauche ein Fahrzeug und ich brauche Treibstoff. Siegfried war mit einer hochbrisanten Mission betraut worden. Er musste ein mikroelektronisches Steuerelement für die Reparatur des Berliner Kohlekraftwerks transportieren. Wärmeversorgung, Krankenhäuser und Wasseraufbereitung für die gesamte Stadt hingen davon ab. Also selbst wenn ich irgendwo was gebunkert hätte, warum sollte ich einem durchschnittlich begabten Schauspieler wie dir glauben? Passen Sie auf, ich bin kein Polizist, das ist richtig. Aber Sie wissen um die Situation in Berlin? Ich kann Berlin helfen. Ich brauche ein Fahrzeug, ich muss nach Berlin kommen. Naja, dann kommt jetzt erstmal rein, es ist doch kalt hier draußen. Die Wohnung des alten Mannes war die erste, die ich außerhalb meiner Energiemix-Enklave von innen sah. Und dementsprechend neugierig schaute ich mich um. Hier gab es weder elektrisches Licht noch warmes Wasser. Er hatte nur sein Wohnzimmer mit einem Kamin beheizt und so saßen wir in einem wohlig warmen, mit tausenden Büchern vollgestopften Zimmer, tranken Brennnesseltee und machten uns hungrig über das angebotene Essen her. Also, jetzt nochmal. Ihr wisst, dass dieser Martin, der euren Wagen gestohlen hat, morgen um 16 Uhr in Berlin einen Ganoven treffen will. Ja, richtig. Der will das Auto verticken und wir müssen nur vor ihm da sein, ihn überraschen und ihm die Mikroelektronik einfach abnehmen. Ja, ich würde euch wirklich gerne helfen, aber wie gesagt, ich habe leider auch keinen Tropfen Sprit mehr. Ja. Siegfried sah mich mit leeren Augen an. Ich wusste, was er vorhatte, noch bevor es ihm selbst richtig klar war. Er griff zu seinem Handy und klingelte seinen Chef in Frankfurt-Oder aus dem Bett. Ja, das verstehe ich. Sie haben einen Grund, mir den Kopf abzureißen. Es tut mir leid. Ja, wir müssen den Wagen abfangen, bevor er verkauft wird. Hören Sie, ich kenne doch den Dieb. Wäre es nicht sicherer, wenn... Ja, okay, ich verstehe. Natürlich, sobald ich in Berlin bin, stelle ich mich her. Siegfried war der Letzte, für den die Bullen jetzt noch einen Finger krumm gemacht hätten. Sie glaubten, den Dieb auch ohne seine Hilfe schnappen zu können. Es fuhren ja höchstens noch eine Handvoll Biodiesel in ganz Berlin. Es tut mir leid, Senja. Ich fürchte, du wirst dein Schiff nicht mehr kriegen. Die lassen uns hier versauern. Ich war frustriert. Klar. Das nächste Schiff nach Island sollte erst in einem Jahr auslaufen. Trotzdem konnte ich Siegfried nicht wirklich böse sein. In meinem Leben war ein Traum geplatzt. Aber seins war ruiniert. Was passiert denn jetzt mit dir? Amtsanmaßung, Hochstapelei, Urkundenfälschung und Irreführung der Öffentlichkeit. Na, das gibt doch locker 2 Jahre, wenn nicht mehr. Sie sind nicht zufällig Anwalt, dann könnten Sie mich ja vielleicht verteidigen. Nein, nein, mein Lieber. Ich bin Ökologe. Ich verteidige nur die Natur. Er legte ein Buch auf den Tisch, das inzwischen in jeder Schule Pflichtlektüre ist. Die Natur schlägt zurück. Wir hatten es mit niemand Geringerem als Professor Dr. Jens-Peter Rosenberg zu tun. Ach, Sie sind der Rosenberg? Ich fühle mich geehrt, Sie kennen mich. Naja, Sie haben doch die Krise vorhergesehen. Nein, der entscheidende Punkt ist mir entgangen. Die Irrationalität der Energiekonzerne, die habe ich unterschätzt. Die Energiekonzerne sind an allem schuld? Also, über 250 Jahre lang basierte doch unser Wohlstand auf Öl und Gas, das die großen multinationalen Energiekonzerne sich unter den Nagel gerissen haben. Öl, Gas, Uran und Kohle haben eins gemeinsam. Man kann das Zeug besitzen und gewinnbringend verkaufen. Sonne und Wind gehören allen. Damit lässt sich kein Gewinn machen. Deshalb interessierte sich auch niemand wirklich für diese Alternativen. Aber was ich nicht verstehe, wie konnten die Großkonzerne damit durchkommen? Die Großkonzerne bestimmten die öffentliche Meinung. Jeder, der die Energiewende irgendwie vorantreiben wollte, wurde als Gutmensch, Steinzeitromantiker und Fortschrittsfeind belächelt. Dabei waren die Großkonzerne die wahren Feinde des Fortschritts. Ich verstehe das irgendwie nicht. Ich meine, die Energiewirtschaft ist doch auch zusammengebrochen. Deren Verhalten macht doch überhaupt keinen Sinn. Ja, das ist doch das Irrationale, das ich jetzt erst begreife. Als es noch genug Öl, Gas und Uran gab, hatte die Energiewirtschaft die Macht, die Spielregeln zu bestimmen. Aber sie konnten nicht verhindern, dass diese Energiequellen eines Tages versiegen würden. Rosenberg trug das Herz auf dem rechten Fleck. Er hatte zwar wirklich keinen Liter Treibstoff mehr, aber er besaß ein Pferd, das er uns zur Verfügung stellte. Ich hätte viel früher auspacken sollen. Besser später als nie. Mit dem Pferd seid ihr problemlos in einer Stunde in Berlin. Siegfried, und dann schnappst du dir den Burschen und bringst deinen Job zu Ende. Siegfried schöpfte wieder Hoffnung. Rosenberg hatte recht. Wenn Siegfried seine Mission erfüllte, dann würde er vielleicht mildernde Umstände bekommen.